Geboren am 17.08.1907 in Kaltjenen, sucht seine Frau Martha Unruh aus Schoffen, Kreis Heiligenbein. Harisal, in Plettenlauf, Kreis Plettenlauf. Sucht seine Eltern. Erika Neumann, Königsberg aus Ostpreußen. Sucht Mutter und Geschwister. Ursula Hanske aus Breslau. Möchte beide Eltern wiedersehen. Marine Ise Witterhalter aus Freiburg im Rheinkopf. Heil meine Eltern aus der Schicht und Schildenkirche. Mein Tag ist dann aus der Gegend. Ich setze mir mein Geflüchtet von Dreimlach mit meinem Onkel zusammen. Das wird mein Onkel verliehen. Ich gar nicht glaube als Geinzig. Meine Mutter hat mich vergiftet und mein Vater war zuletzt als Fehler auf allen Kriegsschiff. In Königsberg, letzte Heimatanschrift Heuhausen, Ostpreußen. Von diesem zweijährigen Mädchen aus Pommern kennen Sie nicht einmal den Namen. Auch dieser Junge ist namenlos und wurde auf dem Bahnhof in Frankfurt-Oder gefunden. Werner Arendt, 3 Jahre alt, ebenfalls in Frankfurt-Oder aufgegriffen. Wurde mit seinen Geschwistern von russischen Soldaten in Münchenberg aufgefunden und in ein Heim gebracht. Manfred Schönfeld aus Zandersdorf, Kreis Gerdauen, verlor die Großeltern auf der Flucht. Der 4-jährige Dieter, Familienname unbekannt, hat die Eltern auf der Flucht verloren. Hans Dieter, ebenfalls ohne Familiennamen, vermutlich im Mai 42 geboren. Joachim Dilz, vor einem Jahr in der Berliner Brunnenstraße in einem Pappkarton gefunden. Paul Held, aus Schladen im Harz, 7 Jahre alt, hat seine Angehörigen auf der Flucht verloren. Gertraud Schabinski, 7 Jahre alt, kam aus Adlershof bei Gedingen und wurde auf dem Stettiner Bahnhof gefunden. Horst Dieter Schulz wurde auf dem Transport von Königsberg gefunden. Klaus Dieter, 2 Jahre alt, man weiß nicht, ob seine Eltern noch leben.